Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas schickten die Familie von Zhang Weifa, dem gefallenen chinesischen antijapanischen revolutionären Kämpfer, die Bürgergesellschaft der Präfektur Hiroshima für japanisch-koreanische Freundschaft und Ibrahim Mantu, Vorsitzender der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, am 8. Oktober die Blumenkörbe an Genossen Kim Jong-un.